Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Radioaktiv Berlin im neuen Jahr 2025, heute am 2. Januar hier auf den Freien Radios in Berlin und Brandenburg. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Markus. Heute in der Sendung. Und wir verfallen hier fast schon in einen Aktualitätsjournalismus, denn gestern Nacht war die Silvester vom Knast-Demonstration in Solidarität mit Gefangenen. Wir waren mit dem Mikrofon dabei und ihr hört jetzt die heute rasch bearbeiteten Audioaufnahmen und natürlich ein bisschen was drumherum, was da gestern los war in Moabit. Bevor das Ganze losgeht, zur Einstimmung ein wenig Musik und dann gehen wir auch schon in die Vollen. Policy. Don't ever disagree with the upper class democracy. I never had it all, I never want it all. When I'm among my friends, say bottoms up, I say bottoms up. Cause I don't want to be loaded with purity. Just wanna make fun of you on top of the pops, on top of the pops. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. O. O. O. Gestern am Silvesterabend gab es eine Demonstration gegen Gefängnisse und Solidarität mit Gefangenen vor der JVA Moabit. Moabit sitzt unter anderem der Antifaschisten Anouk, dem irgendwie vorgeworfen wird, sich gegen Nazis gewehrt zu haben. Und das scheint in diesem Land ja inzwischen bei einer strafbar zu sein. Jedenfalls reicht es für U-Haft und umfangreiche Ermittlungen. Viele andere Gefangene saßen dort, ungefähr 300 Menschen waren gekommen. Die Stimmung war sehr entspannt und aber auch fröhlich. Die Polizei hatte sich nicht entblödet, wie jedes Jahr darauf hinzuweisen, dass an Silvester auf Demonstrationen keine Böller gezündet werden sollen. Aber auch damit konnten die Leute irgendwie umgehen. Und ihr hört im Folgenden einfach Eindrücke von dieser Demonstration. Das erste ist gleich ein Redebeitrag über Nanook und ich entschuldige mich für die schlechte Tonqualität. Das wird dann in den späteren Beiträgen besser. Aber da hat das noch nicht so ganz geklappt mit der Aussteuerung und dem ganzen Lärm drumherum. Aber vielleicht versteht ihr ja was. Wenn nicht, dann kommen in weiteren Beiträgen auch nochmal Sachen zu Nanook. Los geht's. Wir gucken für Nanook. Wir sind heute aus vielen Gründen hier. Wir sind hier, weil wir traurig sind. Traurig darüber, dass so viele Leute hinter diesen Gittern sitzen. Ich glaube, das neue Jahr darf grüßen zu dürfen, wo auch immer sie jetzt hier wären. Wir sind auch hier, weil wir wütend sind. Wütend darüber, dass der Staat und seine Richter, unsere Freundinnen und Genossinnen und alle jene, die sich ihm nicht fügen, verfolgt und wegsperrt. Und nicht zuletzt sind wir hier, weil wir Kraft geben wollen und zeigen, dass wir da drin, wie wir hier draußen, auf der Straße oder im Untergrund. Im Untergrund sind gerade einige von uns, weil sie sich verstecken mussten vor diesem Staat, der die Faschisten und das Kapital schützt. Der Staat, der sich gerne demokratisch und sozial gibt und das seine westliche Werte nennt, während er uns einsperrt und seine Bullen auf uns setzt, uns bespitzelt, seine Grenzen zurückzieht, Menschen abschiebt und sogenannte diplomatische Kontakte zu den Mördern dieser Welt pflegt. Wir erleben gerade eine enorme Repressionswelle und können währenddessen dabei zuschauen, wie der Faschismus erstarkt und immer sichtbarer wird. Wir müssen Verantwortung übernehmen und ihn bekämpfen. So wie jene, die gerade von der Repression fliehen müssen oder in ihren Zellen auf ihren Gütern warten oder schon absitzen. So wie jene, die sich verstümmeln, dass sie abgehört und verfolgt werden. So wie jene, die das tun, was in ihrer Möglichkeit ist, in verschollene Haltungsrisiken einzugehen. Dass der Staat sie verfolgt, ist kein Zufall oder ein Versehen. Deswegen plädieren wir auch nicht an ihn, sondern nehmen ihn als das, was er ist, unser Gegner. Der Gegner im Kampf gegen den Faschismus und die Ausbeutung und als Hindernis für ein Leben in Freiheit und Gleichheit für alle Menschen. Dies gilt nicht für den deutschen Staat, nicht nur für den deutschen Staat, sondern für alle Staaten und faschistische Kräfte. So auch der türkische Staat, der gerade wieder aktiv die kurdische Selbstverwaltung in Syrien angreift und foltert und mordet und Menschen vertreibt. An diese Menschen und all die, die dort und überall für das freie Leben kämpfen, denken wir heute. Auch wenn alles um uns herum ganz schön düster erscheint, wollen wir das neue Jahr trotzdem auch begrüßen. Wenn man tausendmal wiederholt, dass alles schlimm ist, wird es auch nicht besser und schon gar nicht von alleine. Obwohl der Staat mit allen Mitteln versucht, uns zu trennen, sind wir hier, gemeinsam. Wir sind zusammen hier, ob psychisch oder in Gedanken. Wir stehen beieinander und geben unsere Überzeugungen nicht auf. Wir ziehen Stärke aus der Solidarität und Freundschaften, aus der Geschichte der Bewegung, aus den kleinen und großen Momenten der Fürsorge und aus dem Wissen, dass wir da, wo wir können, wir kämpfen. Wir grüßen unsere Genossen, Genossinnen und alle, die gerade hinter den Mauern sitzen, egal aus welchen Gründen. Auch wenn es sich wahrscheinlich oft anders anfühlt, ihr seid nicht alleine. Wir gedenken an unsere Genossinnen überall auf der Welt, im Untergrund, im Knast und im Kampf und an die, die nicht mehr unter uns sind. Auf dass wir bald wieder zusammen auf die Straße spazieren können, Nanu, bis wir alle wieder frei sind. Free Nanu, freedom all! Der zweite Beitrag auf dieser Demo war eine Grußbotschaft von Andreas Krebs, einem Gefangenen, der in der JVA Tegel sitzt und sich schon seit langem gegen die Schikanen dort wehrt und gerade auch als Sprecher der Gefangenen über die Missstände in der JVA Tegel sehr aktiv ist. Hört selbst. Hi, Andreas Krebs ist ein kämpferischer Gefangener in der JVA Tegel. Erst kürzlich machte er mit einem Schreiben an die Senatsverwaltung für Justiz die katastrophalen Bedingungen in der JVA Tegel öffentlich. Schimmel, Schmutz, rationiertes Essen, unzureichende medizinische Versorgung, eingeschränkte Kontaktmöglichkeiten. Andreas kämpft im Namen aller Gefangener und fordert ein sofortiges Handeln der Zuständigen. Das Schreiben findet ihr unter anderem beispielsweise auf Indie oder auf der Seite der Ortsgruppe Berlin für Rotenhilfe. Wir freuen uns, wenn ihr das fleißig teilt. Wir freuen uns auch, dass Andreas für den heutigen Tag ein kurzes Grußwort geschrieben hat. Meine lieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer der jährlichen Kundgebung und Demonstration vor der JVA Moabit, ich grüße euch alle von ganzem Herzen. Ich hoffe, dass an diesem Tag zahlreiche Menschen erschienen sind, um dem System zu zeigen, wir hinter Gittern sind nicht alleine und dass wir uns alle fürchten müssen. Und nichts bleibt unvergessen von dem, was sie mit uns machen. Ich möchte euch alle aber auch bitten, an die Menschen zu denken, die ihr Leben hinter Gittern verloren haben. Besonders auch an Ferhat Mayouf, der vor etwa über 4 Jahren in der JVA Moabit verstorben ist. Sie, das System, sollen nicht glauben, dass das vergessen ist. Niemals. Zuletzt möchte ich unter anderem Nanuk und Mehmet grüßen, die in Moabit sind. Haltet durch und bleibt weiter stark. Ihr seid nicht alleine und wir stehen alle hinter euch. Auch grüße ich Lina, Maya in Ungarn, Hanna in Nürnberg, Daniela in Vechta. Sowie allen Menschen, die gezwungen sind, in die Illegalität zu gehen, die herzlichsten Grüße, euer Andreas Krebs. Ich sagte es ja bereits eingangs, derzeit gibt es massive Repressionen gegen Menschen, die sich gegen Nazis und Faschismus wehren und die versuchen, unsere Gesellschaft nicht in diesem autoritären Sog abgleiten zu lassen. Zum Beispiel Maya, die nach Budapest ausgeliefert wurde, oder auch Hanna, die in Nürnberg sitzt. Viele weitere Ermittlungen und Verfahren laufen und Menschen sind auf der Flucht oder aber auch schon festgenommen. Es gab einen Redebeitrag auch dazu über den sogenannten Budapest-Komplex. Hallo. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, liebe Antifaschisten, liebe Antifaschistinnen. Im Zusammenhang mit dem Budapest-Komplex und dem Antifa-Ost-Verfahren haben wir es leider mit einer großen Welle von Festnahmen von Antifaschistinnen zu tun. Einige Genossinnen sitzen schon länger in Haft, andere sind erst in den letzten Wochen gefasst worden. Wir schicken herzliche, internationalistische, solidarische Grüße an Maya. Maya ist im Juni aus Jena in das unmenschliche ungarische Gefängnissystem ausgeliefert worden, in einer nebulösen, rechtswidrigen Aktion. An Hanna, seit Mai in U-Haft in der JVA Nürnberg, und laut Generalbundesanwaltschaft mit einer Anklage wegen versuchten Mord konfrontiert. An Gabri, der außerhalb von Italien weiterhin von einem ungarischen Haftbefehl bedroht ist. An Laria in Italien, die lange in Ungarn im Knast war und nur durch ihre Wahl ins EU-Parlament rauskam. Auch hier ist der Fall noch nicht vorbei. Ungarn besteht weiterhin auf ihrer Auslieferung. An Tobi, der unter menschenunwürdigen Haftbedingungen seit Februar 2023 ununterbrochen im Knast in Ungarn saß. Anstatt ihn nun wieder bei uns willkommen heißen zu können, sitzt er seit kurzem in der BRD in Untersuchungshaft. Warum? Das sächsische LKA hat einen europäischen Haftbefehl gegen ihn erlassen. Grüße auch an Gino, der am 12. November in Frankreich festgenommen wurde und in Paris in Haft sitzt. Auch ihm droht die Auslieferung nach Ungarn im Zusammenhang mit dem Budapest-Komplex. An Johann, nach ihm wurde seit etwa 2 Jahren öffentlich gefahndet. Selbst Nazis hatten eine Art Kopfgeld auf seine Ergreifung ausgesetzt. Auch er sitzt seit Anfang November in U-Haft. Und an Anouk, Beschuldigter im Antifa-Ost-Verfahren, seit Ende Oktober in U-Haft, hier im JVA Moabit, direkt hier vor unserer Nase. Wir hoffen, du kannst uns hören, Anouk. Wir grüßen auch die gesuchten Antifas und die, gegen die ermittelt wird. Wir grüßen alle, die solidarisch mit den gefangenen Antifaschisten und Untergetauchten sind. Wir bleiben auch solidarisch mit den Beschuldigten des Antifa-Ost-Prozesses. Wir grüßen auch die ehemaligen Militanten aus der Ex-RAF. Wir, die Kampagne S-Verherrlichung stoppen, mobilisieren seit 2019 gegen das größte Neonazi-Event Europas, welches jedes Jahr mit dem sogenannten Tag der Ehre in Budapest unter reger Beteiligung deutscher Neofaschisten stattfindet. Es finden dort Rechtsrauchkonzerte, Devotionalverkäufe, ungestörtes Wandern in Wehrmachtsuniformen mit über 1000 Teilnehmerinnen statt. In Ungarn wird die Kontinuität rechter Tradition und S-Verherrlichung kaum angeprangert. Sie wird vom Staat geduldet und zum Teil sogar finanziell unterstützt. Gleichzeitig werden Antifaschistinnen von deutschen und ungarischen Behörden gejagt und antifaschistischer Protest kontinuierlich kriminalisiert. Seit Jahren läuft eine Repressionswelle, die sich seit den Protesten gegen den Tag der Ehre im Februar 2023 noch einmal verstärkt hat und sich über Landesgrenzen hinweg erstreckt. In Deutschland haben die Repressionsbehörden mehrfach versucht, aus der Drohkulisse von unfairen Gerichtsprozessen und langen Haftstrafen unter widrigsten Bedingungen Profit zu schlagen. Dabei ist kein Versuch, kein Zugang ist ihnen zu schäbig. Mit fadenscheinigen Kooperationsangeboten versuchte die Soko Links, unsere Freundin zum Verrat, ja zu Geständnissen zu bewegen. Jeder Versuch in dieser Richtung wurde entschieden durch die Angesprochenen abgelehnt. Das Agieren von Berliner, ja deutscher Behörden, der geschmeidige Datenaustausch mit den ungarischen autoritären Orbán-Regime, Auslieferungen ins ungarische Knastsystem, all das darf nicht weiterhin unkommentiert und unbeantwortet hingenommen werden. Lasst uns alles Mögliche und vielleicht Unmögliche tun, um diesen Schweinereien mit adäquaten Antworten zu begegnen, auf der Straße und überall. Wir dürfen uns nicht von der Repressionswelle einschüchtern lassen und die aktiven Antifas in Ungarn keinenfalls alleine lassen. Wir werden auch im kommenden Jahr, am 8. Februar, zum sogenannten Tag der Ehre vor Ort sein. Kommt mit, seid dabei! Auch das Antifa-Ost-Verfahren ist so lange nicht vorbei. Lasst uns solidarisch sein, wir lassen die Genossinnen nicht alleine. Und als Antifaschistinnen lassen wir auch weiterhin die Nazis nicht auf den Augen, nicht in Ungarn und nicht in Deutschland noch sonst wo. Maya, Hanna, Gabri, Laria, Tobi, Nanuk, Gina, Johann und alle anderen, ihr seid nicht allein. Wir denken an euch und kämpfen weiter Seite an Seite mit euch, für euch und gegen die Verleumdung der Geschichte und jegliche Verherrlichung von Faschismus. Deshalb sagen wir, jegliche NS-Verleugnung muss gestoppt, verboten und bestraft werden. Nie wieder Faschismus. Und nicht zu vergessen, Antifaschismus braucht dringend auch Handarbeit. Auch deshalb fordern wir uneingeschränkt Freiheit für alle Antifas. Alerta, Alerta, Antifaschista! Alerta, Alerta, Antifaschista! Alerta, Alerta, Antifaschista! Alerta, Alerta, Antifaschista! Alerta, Alerta, Antifaschista! Als nächstes sprachen Unterstützerinnen der Gefangenen Andrea Klette, die seit geraumer Zeit in Untersuchungshaft in Vechta sitzt. Genossinnen, liebe Mitstreiterinnen, liebe solidarische Menschen, heute stehen wir hier an den Mauern des Knasts Moabit, um eine klare und kämpferische Botschaft zu senden. Wir lassen auch Daniela Klette nicht allein. Seit Februar 2024 ist sie hinter Gittern in der JVA Vechta und der Staat will damit zeigen, wer sich gegen das System auflehnt, wird eingesperrt und kriminalisiert. Daniela Klette und ihren Genossinnen wird vorgeworfen, in der RAF gekämpft zu haben, um dieses kapitalistische System abzuschaffen, um den Aufbau einer menschlichen, solidarischen Gesellschaft zu ermöglichen. So sollen sie unter anderem einen im Bau befindlichen Knast in Weiterstadt so in die Luft gejagt haben, dass er lange Zeit nicht in Betrieb genommen werden konnte. Später mussten sie aufgrund der Repression im Untergrund leben, was ihnen auch über 30 Jahre erfolgreich gelang. Die Angst dieses Staates vor gesellschaftlichen Alternativen ist so groß, dass er es, selbst nun, wo Daniela Klette inhaftiert ist, für nötig hält, sie mit Besuchsverboten gegenüber solidarischen Genossinnen und der Einschränkung ihrer Kommunikation per Post massiv zu behindern. Der Prozess gegen sie wird im Frühjahr beginnen. Lasst ihn uns begleiten und beobachten, um den Charakter dieser Klassenjustiz für alle sichtbar und deutlich zu machen. Am 15. März werden wir in Vechta am Knast auf die Straße gehen und wir rufen euch alle auf, dabei zu sein. Ein Bus wird von Berlin aus dorthin fahren. Freiheit für Daniela Klette! Oder, wie Burkhard Garweg es in seinem kürzlich veröffentlichten Text formulierte, Solidarität mit Daniela! Solidarität mit den Genossinnen im Exil, allen Untergetauchten und den Gefangenen aus den Kämpfen der Antifa, des Widerstands, der kurdischen und türkischen Genossinnen, der Klimabewegung und allen anderen emanzipatorischen Kämpfen der Welt. Die Forderung nach sofortiger Freilassung von Daniela ist gerechtfertigt. Keep on beating. Wie jeden ersten und dritten Mittwoch könnt ihr hier Radioaktiv Berlin auf den Frequenzen der freien Radios in Berlin und Brandenburg hören. Die freien Radios in Berlin senden auf der 88,4 UKW Megahertz und in Brandenburg, also in Potsdam und einigen weiteren Teilen Brandenburgs, auf der 90,7. Radioaktiv Berlin hier mit einem alten Song von Judas Priest aus dem Jahr 1982, The Electric Eye, also Überwachung elektronischer Art und aus Metall aus der Luft. Damals noch prophetisch, heute inzwischen mit Satelliten, Drohnen und so weiter komplett umgesetzt. Die Horrorvision des Überwachungsstaates ist längst wahr geworden. Das war auch der Anlass für viele Menschen, gestern auf die Straße zu gehen, Silvester vor den Knast zu kommen, in Solidarität mit Gefangenen und für die Abschaffung von Gefängnissen. Wir haben ja im ersten Teil der Sendung schon einige Sachen gehört. Es geht jetzt weiter. Es gab einen Bericht in Englisch. Es folgen jetzt einige Sachen in Englisch, aber ich denke, in Berlin ist es durchaus möglich, auch in mehreren Sprachen Radio zu machen. Jetzt kommt ein Beitrag in Englisch, wo jemand über eine Gefangene aus der JVA Lichtenberg berichtet. Hello comrades, we are speaking to you tonight to give some information about our imprisoned comrade. Our comrade is sitting since last October in Urhaft pre-trial detention in the women's prison Lichtenberg. She is accused of arson, of trying to put fire at the Iranian embassy in Berlin, of putting fire at the cop car in front of the US embassy, and of trying to put fire on another cop car during a demonstration in solidarity with the Palestinian Lebanese people and resistance. Additionally to these charges, she faced multiple other accusations like attacking cops. The Ausländerbehörde is now also putting pressure on her with starting the process of taking away her residence permit. In the face of repression, no one of us should stand alone. We stay in solidarity with her and her actions, no matter how the German state and media is trying to frame them. In the last year and a half, the repression against the Palestinian movement grows every day more crazy. This is why we see the acts of her as an attack against the racist and fascist German state and his complicity in the genocide in Gaza done by the colonial entity Israel. On the 10th of January, our comrade is facing the first trial in a series of trials. When we know the time, we will call for a manifestation in front of the court in Moabit. We invite you all to join us on this day and watch out for updates about her situation. If Gaza burns, Berlin burns. Freedom to all prisoners, abolish all prisons and police. Die ganze Zeit auf der Demo zwischendurch lief auch Musik, und zwar Musik, die sich Gefangene gewünscht hatten. Da gab es wohl regen Austausch zwischen den Angehörigen und Gefangenen der JVA Tegel und den Leuten, die diese Demo vorbereitet haben. Es hat viele, ja, wie ich sagen würde, popkulturelle Beiträge von ABBA bis zu Queen gegeben. Ich habe die alle nicht aufgenommen, aber ich wollte es erwähnt haben, Gefangene haben sich Lieder gewünscht und die wurden auch gespielt. Die Anlage war leider nicht so laut wie in den vorangegangenen Jahren. Irgendwie hat es den Lautsprecherbus diesmal nicht gegeben, warum weiß ich nicht. Aber das war schade, denn genau vor Gefängnissen, wo hohe Mauern Isolation herstellen sollen, ist Lautstärke eines der besten Mittel, um die zu überwinden. Und daran hat es ein wenig gehapert an der Demo, aber die Leute haben sich Mühe gegeben. Es war den Umständen entsprechend laut. Es wurde ein PKW mit, ja, ich würde mal sagen, so Aktivboxen bestückt, aber leider waren die nicht so laut, wie ich das sonst auf anderen Demonstrationen von der Lauti-Gruppe gehört habe. Schade, dass die diesmal nicht dabei waren. Es fehlen die Gefangenen, wir sind nicht alle. Es fehlen die Gefangenen, wir sind nicht alle. Es fehlen die Gefangenen. Ihr hört Radioaktiv Berlin. Wir berichten von gestern, von Silvester, von der Demonstration gegen Gefängnisse in Solidarität mit Gefangenen, die rund um die JVA Moabit stattfand. Als nächstes hören wir einen Beitrag von Frimo Mia Berlin und der beinhaltet auch eine Veranstaltungsankündigung, die ich am Ende der Sendung nochmal wiederholen werde. Kneste sind Orte, in denen die Reichen diejenigen wegsperren, die sie als Arbeitsameisen draußen nicht mehr brauchen. Der bürgerliche Kriminalitätsdiskurs ist eine Lüge, die wir nicht akzeptieren. Sanktioniert werden Menschen, die arm sind und denen oft ein unbeschränkter Aufenthaltsstatus verweigert wird. Die meisten Menschen sind im Knast, weil sie zu wenig Geld haben, um sich gegen eine Lawine aus Gesetzen, juristischem Kauderwelsch und der brutalen Polizei zu erwehren. Auf diese Ordnung haben wir uns nie freiwillig geeinigt. Sie wurde uns aufgezwungen und garantiert zuerst das Recht und Eigentum der Konzerne, Banken und reichen Familien in diesem Land sowie der EU. Deren Interessen haben gar nichts mit dem zu tun, was das Leben der meisten Menschen in diesem Land ausmacht. Natürlich ist die Sache komplexer, aber das ist der Kern des Problems, dass diese hohen Mauern, Gitter und Kameras zwischen uns aufgebaut hat. Die Gefängnisse müssen fallen und sie werden es eines Tages, ganz sicher. Oft sind es Gefangene, die diese grundlegenden Verhältnisse am deutlichsten erkennen und am entschlossensten bekämpfen. So formulierten etwa mehrere 10.000 Gefangene bei einem Arbeitsverweigerungsstreik 2016 in den USA nur eine einzige Forderung: die endgültige Abschaffung der Sklaverei. Die Gefängnisindustrie zerstört arme Communities überall da auf der Welt, wo sie sich ungebremst entwickeln kann. In der BRD sind wir noch in einem frühen Stadium der Inwertsetzung von Gefangenschaft armer Menschen. Wir könnten jedoch eine Menge von denjenigen lernen, die wie die kämpfenden Gefangenen in den USA aufgehört haben, Sklavinnen zu sein und die Abschaffung aller Gefängnisse auf dem Weg zu einer befreiten Gesellschaft als Ziel erklärt haben. Lasst uns reden! Kommt am Sonntag, den 12. Januar 2025 um 18 Uhr in den Friedrichshainer Mieterladen in der Kreuziger Straße 23. Dort wird die US-Aktivistin Jennifer Black über abolitionistische Kämpfe in den USA berichten und Fragen zur Verfügung stehen. Jennifer Black hat erst vor kurzem zusammen mit dem seit über 43 Jahren gefangenen Journalisten Mumia Abu-Jamal ein Buch herausgebracht, in dem Texte von Kämpferinnen gegen die Sklaverei und Gefängnisse aus über 200 Jahren zu Wort kommen. Das Buch heißt Beneath the Mountain, an Anti-Prison Reader und liegt bis jetzt nur in Englisch vor. Am Sonntag, den 12. Januar, werden wir zweisprachig übersetzen. Kommt vorbei und informiert Freundinnen und Gefährtinnen. Hinter den Mauern der JVA Moabit wartet Nanook und viele andere darauf, dass die Mauern endlich fallen. Und das werden sie. Freedom all! Revolution begins in you, in me, revolution now. Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Derzeit geht der griechische Staat massiv gegen Anarchistinnen dort vor. Und ihr hört jetzt einen Beitrag in Englisch, der die Situation der letzten 2-3 Monate zusammenfasst. Today, exactly 2 months ago, on the 31st of October, we lost our beloved anarchist comrade Kyriakos Kymitiris, when he was killed in an explosion in an apartment in Ampelokipoi, Athens. In the explosion, our anarchist comrade Mariana M. got seriously injured. In the aftermath, Mariana M., Dimitra Z., Dimitris P., A.K., and Nikos Romanos were imprisoned in what is now an open investigation of a so-called terrorist organization. On this 31st of December, comrades around the world take time to remember those who fell in the struggle for liberation, were imprisoned in the past, or are still held behind bars today. As the assembly in memory of Kyriakos and in solidarity with the persecuted comrades in the Ampelokipoi case, we want to send our warmest greetings in solidarity to those imprisoned here in Moabit. Out of a general rejection of the prison system, we do not draw a line between those imprisoned for so-called political motives in their alleged crimes on the one hand, or the social prisoners taken because of not fitting society's norms on the other hand. There is no shame in being branded criminal, as it is the states and their institutions depriving people around the globe of their freedom in order to defend capitalism and everything that is needed to make it function. Racism, patriarchy, classism, just to name a few. Coming back to our fallen comrade, Kyriakos Kymitiris, for those of you who had the chance of meeting him and those that only now get to know him, grieving together, being angry together and discussing together, we have proudly taken the responsibility to advance the ideas of liberation from oppression and for freedom for all that our comrade was also committed to. In the collective mourning, we have found ways to overcome the distances, break the isolation and find ways to transform our grief into anger and action, today and forever. Kyriakos' death and the investigations against our comrades will not mute us. Instead, they will further strengthen our determination. It is mostly when the stakes are high that we have the opportunity to position ourselves, sharpen our teeth, and choose to engage in the confrontation with power. The Greek state is trying to create a scenario of dangerousness by all means and to persecute both our anarchist comrades and people who fit their pattern in order to paint a picture of the success of the repressive state. This randomness is typical of such procedures, and we must confront it with solidarity and in complicity with the accused and persecuted. We dedicate these few words to the memory of Kyriakos Kymitiris and to our comrades, now in the hands of the Greek state, and to everyone listening from the cells of Moabit. To you and the prisoners elsewhere, no one is forgotten, no one alone in the hands of power. Freedom for all. The right belongs to those who revolt, in love, rage and solidarity. Ihr hört Radioaktiv Berlin hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg, in Berlin auf der 88,4 MHz und in Potsdam und Umgebung auf der 90,7. Wir berichten von der gestrigen Silvester am Knast-Demo, die in Solidarität mit Gefangenen und für die Abschaffung von Gefängnissen stattfand. Und einen letzten Redebeitrag, den ich euch davon noch spielen will, ist einer von der Antirepressionsorganisation Rote Hilfe. Liebe Freundinnen, liebe Genossinnen, erst vor wenigen Wochen standen wir gemeinsam hier in Solidarität mit Nanook, der hier im Knast Moabit inhaftiert ist. Aber auch in Solidarität mit allen anderen Inhaftierten und von Knast bedrohten Genossinnen, in Solidarität mit allen Untergetauchten und den kämpfenden Gefangenen in den Knästen. Überraschenderweise hat sich seitdem wenig geändert. Knast und allein die bloße Androhung bleibt ein Mittel der Herrschaftssicherung, der Disziplinierung und Kontrolle. Knast ist mitunter eines der schärfsten Schwerter der politischen Repression, die der bürgerliche Staat für all diejenigen bereithält, die sich nicht an seine Regeln halten können, wollen oder diese bewusst brechen. Mit langen Knaststrafen will der Staat betroffene Genossinnen zwingen, ihre politische Identität aufzugeben. Sie sollen isoliert und ihrer Handlungsfähigkeit beraubt werden. Und so hat das vergangene Jahr vielen Genossinnen einiges abverlangt. Sie wurden zu langjährigen Haftstrafen verurteilt oder in Untersuchungshaft gezwungen. Denn dort, wo es eine kämpfende Bewegung gibt, ist der Hunger des Staates nach seinen Feinden besonders groß. Unsere Genossinnen wurden verfolgt, eingesperrt, ausgeliefert. Und wir alle wissen, dass die Aussichten auf bessere Zeiten gerade eher trübe sind. Aber damit wollen wir dieses Jahr nicht beschließen. Wir wollen es mit einem Mittelfinger für die Repressionsbehörden und ihre HandlangerInnen beenden. Jedes Feuerwerk und jede gerufene Parole ist ein Zeichen, ein solidarischer Gruß, der die Knastmauern für einen Moment einreißen kann, der die Isolation durchbricht und die Wut in Widerstand verwandelt. Wir setzen ihrer Gewalt, ihrem Zwang und ihrem Verfolgungswillen konkrete, spür- und greifbare Solidarität entgegen. Denn das ist, was sowohl die Gefangenen als auch uns stark macht. Es ist das, was es draußen mit dem Drinnen verbindet und dafür sorgt, dass wir weiterhin eins sind. In diesem Sinne, auf ein kämpferisches neues Jahr, Freiheit und Glück für die Inhaftierten, Liebe und Kraft in den Untergrund. We'll be right back. Ihr hört Radioaktiv Berlin. Wir berichteten von der Silvester am Knast-Demo in Solidarität mit Gefangenen und für die Abschaffung von Gefängnissen. Ich hatte es vorhin schon gesagt, ich wollte am Ende der Sendung nochmal einige Termine zusammenfassen, die dort angesagt wurden. Der erste ist der 12. Januar, das ist ein Sonntag in knapp 2 Wochen. Da findet im Friedrichshainer Mieterladen um 18 Uhr eine interessante Veranstaltung mit der US-Aktivistin Jennifer Black statt. Sie wird dort über abolitionistische Bewegungen, also Gefängnisabschaffung oder die Abschaffung der White Supremacy in den USA berichten. Und sie kann natürlich auch dort befragt werden zu vielen. Das Ganze wird zweisprachig in Deutsch und Englisch stattfinden. Wir hatten vor einigen Wochen ja schon mal einen Hinweis auf eine Lesung von Jennifer Black und Mumia Abu-Jamals herausgegebenem Buch Beneath the Mountain, ein Anti-Prison Reader, also ein Anti-Knast-Buch, in dem Berichte von Kämpferinnen gegen Sklaverei und Gefängnisse aus 200 Jahren in den USA zusammengefasst werden. Das hat sie vor kurzem halt mit Mumia Abu-Jamal zusammen gemacht. Sie wird, wie gesagt, am 12. Januar in Berlin sein und im Friedrichshainer Mieterladen ein wenig das Buch vorstellen und natürlich auch über abolitionistische Kämpfe in den USA sprechen. Ihr könnt dorthin gehen, um 18 Uhr fängt das an. Es ist wie gesagt zweisprachig, wird alles übersetzt und ihr findet den Mieterladen in der Kreuziger Straße 23 in Friedrichshain nahe dem U-Bahnhof Samariterstraße auf der Linie U5. Und hier noch einen zweiten Veranstaltungshinweis über einen Infoabend über Leonard Peltier, ebenfalls ein kämpfender Gefangener aus den USA. Der ist allerdings noch etwas weiter hin, und zwar am Donnerstag, den 23. Januar, findet um 20 Uhr im Stadtteilladen Zielonagora dieser Infoabend über Leonard Peltier statt unter dem Motto »Lasst uns Leonard Peltier befreien«. Ich lese mal kurz den Veranstaltungstext vor. Leonard Peltier ist Ojibwa, Chippewa, Lakota und Überlebender des Kinder- und Jugendinternatsprogramms zur Vernichtung indigener Lebensweisen in den USA. Seit 1976 ist er politischer Gefangener der US-Regierung, weil er sich an Abwehrkämpfen gegen Umweltzerstörung, vor allem Uranabbau und tödliche rassistische Gewalt in der Pine Ridge Reservation beteiligt hat. Als Mitglied des American Indian Movement, kurz auch AIM, gelang es ihm zusammen mit anderen Anfang der 1970er Jahre zum ersten Mal, die mörderische Kolonialisierung der Amerikas in den USA breit in Frage zu stellen. Generationen Indigener haben sich infolgedessen gegen Unterdrückung, Vertreibung und Vernichtung organisiert und behaupten können. Leonard Peltier ist ein weithin geehrter Elder der indigenen Gemeinden. Inzwischen ist er 80 Jahre alt und gesundheitlich schwer von der langen Isolationshaft gezeichnet. Er ist krank und haftunfähig. Weltweit als auch in Berlin gibt es seit vielen Jahren Unterstützung für die Forderung aller indigenen Gemeinden der USA, Leonard Peltier endlich freizulassen. In der Veranstaltung werden über sein Leben berichtet werden und überlegt, was hier in Berlin konkret weiter gemacht werden kann, um ihn zu befreien. Free Leonard Peltier, Freedom All. Das ist eine Veranstaltung von Freedom All Berlin und dem Tonabend im Zielonagora. Es gibt auch eine Info-Webseite dazu, wenn ihr das euch genauer anschauen wollt. Die heißt freedomallberlin.nostate.net. Und diese Veranstaltung findet statt am Donnerstag, den 23. Januar 2025. Um 20 Uhr beginnt es im Stadtteilladen Zielonagora und den findet ihr am Boxhagener Platz in der Grünberger Straße 73 in Berlin-Friedrichshain, ebenfalls nahe dem U-Bahnhof Samariterstraße auf der Linie U5. Silence. Say, can't you see? Jetzt ist alles This is the truth, they don't want you to hear. Locked inside, locked outside with your fear. Another grave is marked, one bright and shining star. How did we let it get this far? We come at peace against the silence. Stand for what we believe against the silence. Say, can't you see? Against the silence. The possibility. You can't take this way. You can't take this way. Das war unsere heutige Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Wenn ihr das Ganze nochmal nachhören möchtet, könnt ihr das tun. Und zwar in wenigen Stunden wird es online sein, im Internet auf unserem Blog zu finden. Und der heißt radioaktivberlin.nostate.net. Ich wiederhole das nochmal. radioaktivberlin.nostate.net. Ansonsten bleibt dran hier in den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Das letzte Wort in dieser Sendung hat wie immer der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal. Es wurde aufgenommen in den 90er Jahren im Todestrakt des Bundesstaates Pennsylvania. Sobald Mumia endlich frei ist, wird er sicherlich auch mal nach Berlin kommen und dann werden wir einen neuen Radio-Jingle mit ihm aufnehmen. Bis dahin wird dieser in der Sendung immer zu hören sein. Und ich verabschiede mich. Macht's gut. Mein Name ist Markus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.